Kundgabe 5070. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.02.1951. Frieden der Seele. Gegenwart Gottes. Und ihr werdet alle den Frieden finden, den Frieden der Seele, den die Welt nicht zu geben vermag. Ihr, die ihr mein seid, so ihr euch mir innig verbindet, die ihr den Willen habt, mir zu dienen und mir tüchtige Arbeiter in meinem Weinberg zu sein. Es wird dieser Friede über euch kommen plötzlich, und ihr werdet von einem tiefen Glauben beseelt sein, von einem Glauben, der euch nicht mehr meine Gegenwart als unwirklich erscheinen lässet, sondern das Bewusstsein so tief in euch verankert ist, dass ihr jederzeit mit mir Zwiesprache halten könnet und niemals von mir verlassen seid. Dann stört euch die Welt nicht mehr, und mein Wort, das ihr ständig entgegennehmen dürfet, ist euch Ersatz für alles, was irdisch euch versagt ist. Mein Geist strömt ununterbrochen in euch ein, und auch der Körper unterordnet sich nun der Kraft des Geistes. Er begehret nichts mehr und stellt mir alles anheim, wann und wie ich ihn bedenke. Dann habt ihr den Frieden eurer Seele gefunden, die keinen eigenen Willen mehr kennt, als nur den meinen zu erfüllen, und die darum auch ununterbrochen tätig ist und in Liebe wirket. Was zuvor noch auf euch einstürmet, das soll euch nicht schrecken. Es müssen die Geister des Unmutes und des Zornes verdrängt werden aus einem jeden Herzen, das nach dem Seelenfrieden verlangt. Es muss ein rein geistiger Akt stattfinden, den oft nur eine große Erregung bewerkstelligen kann, der aber von größtem Segen ist für die Seele. Und auf das ihr euch dann bewähret, bin ich immer wieder zur Hilfe bereit, die euch von oben zukommen lässet, Kraft und Gnade, und euch zeigt, dass ich euch immer gegenwärtig bin und dass ihr nimmer verlassen seid. Es gibt nichts, was ich nicht beheben könnte, und es gibt keine Not, die so groß ist, dass ich nicht ihrer Herr würde. Darum ist jede irdische Sorge überflüssig, doch geistig solltet ihr immer besorgt sein und tun, was ich von euch verlange. Mein Wort sei euch Garantie dafür, dass ihr zu den meinen gehört, für die ich sorge jederzeit. Und darum glaubet und fürchtet euch nicht, was auch über euch kommen mag. Ich weiß um alles und weiß auch, warum es über euch kommt. Und ohne meine Zulassung geschieht nichts. Doch ich kann auch Leid von euch abwenden und will es auch tun, auf das ihr glaubet und mir stets näher kommet, auf das ihr mich offensichtlich spüret und meiner ständigen Gegenwart bewusst werdet und bleibet, so die Not über euch kommt, die dem letzten Ende vorangeht. Dann aber solltet ihr wirken für mich und mein Reich und darum selbst in tiefem, unerschütterlichen Glauben stehen, der dann auch stets den tiefen Frieden der Seele zum Begleiter hat. Amen.